Säule Sternen klarer Nacht, begreif die Szenerie. Dieses Licht lebt schon so lang nicht mehr, und jeder weiß, dass Zeit vergeht. Unendlichkeit aus Angst entsteht und stirbt, und jener Glaube an Bewusstseinskreise wählt. Du wirkst so klein in einer Welt, so Zeit.